FM4. Unlimited. I'm not afraid to die.

Omar und Sid Rim war das Formato Funky.

You're so sexy, sexy, sexy.

We'll be right back.

Waves, Vienna. Music Festival and Conference. Das Geile am Waves ist, dass man einfach Neues erleben kann. Live. Cousins Like Shit. Carson Koma. Shelf Lives. Flawless Issues. Chalk. Meager Martin. Gents. Anna Mabo. Oscar Lang. Philly. Brother Tiger. Willow Parlow. Sam Quilly. Rauchen. And many more. So viel Auswahl, ich bin ein bisschen zerrissen. Das gesamte Line-Up auf fm4orf.at. Waves Vienna. Bis Samstag. FM4.